Wo soll man ihn hinlegen?« fragte ein Schutzmann und sah sich um, nachdem man den blutüberströmten und bewusstlosen Marmeladow ins Zimmer hereingetragen hatte. »Auf das Sofa. Legen Sie ihn auf das Sofa mit dem Kopf hierher«, wies Raskolnikow an. »Er ist überfahren worden auf der Straße. Er war betrunken«, rief jemand von der Treppe her. Katharina Iwanowna stand bleich da und atmete schwer. Die Kinder erschraken. Die kleine Lida schrie auf, stürzte zu Polenka, umfasste sie und zitterte am ganzen Körper. Marmeladow wurde aufs Sofa gebettet und Raskolnikow trat schnell zu Katharina Iwanowna. »Beruhigen Sie sich, um Gottes Willen, erschrecken Sie nicht«, sagte er hastig. »Er ging über die Straße, eine Equipage hat ihn überfahren. Beruhigen Sie sich, er wird zu sich kommen. Ich habe angeordnet, dass man ihn hierher bringe. Ich war schon einmal bei Ihnen, erinnern Sie sich? Er wird zu sich kommen. Ich werde bezahlen.« »So weit hat er's gebracht«, schrie Katharina Iwanowna verzweifelt auf und stürzte zu ihrem Mann. Raskolnikow aber merkte bald, dass diese Frau nicht zu denen gehörte, die sofort in Ohnmacht fallen. Im Nu war unter den Kopf des Unglücklichen ein Kissen geschoben, an das niemand gedacht hatte. Katharina Iwanowna begann ihn zu entkleiden, betrachtete ihn, war die ganze Zeit um ihn und verlor nicht die Fassung. Sie hatte ihr eigenes Leid vergessen, biss die zitternden Lippen zusammen und unterdrückte den Schrei, der sich ihrer Brust entringen wollte. Raskolnikow hatte inzwischen jemand veranlasst, einen Arzt zu holen. Wie es sich herausstellte, wohnte ein Arzt im Nebenhaus. »Ich habe nach einem Arzt geschickt«, sagte er zu Katharina Iwanowna. »Ich will es bezahlen. Machen Sie sich keine Sorgen. Haben Sie Wasser? Geben Sie mir auch eine Serviette oder ein Handtuch, irgendetwas. Schnell. Man kann noch nicht sehen, wie stark er verletzt ist. Er ist nur verletzt und nicht tot, seien Sie überzeugt. Wir wollen sehen, was der Arzt sagt.« Katharina Iwanowna rannte zum Fenster. Dort stand in der Ecke auf einem durchgesessenen Stuhl eine große, tönerne Schüssel mit Wasser zum Waschen der Kinderwäsche und der Wäsche des Mannes. Diese nächtliche Wäscherei vollzog Katharina Iwanowna eigenhändig, wenigstens zweimal in der Woche, zuweilen auch öfter, denn sie waren so heruntergekommen, dass sie fast gar keine Wäsche zum Wechseln besaßen und dass jedes Mitglied der Familie nur noch das hatte, was es auf dem Leibe trug. Katharina Iwanowna aber konnte Unreinlichkeit nicht ertragen und lieber quälte sie sich in der Nacht über ihre Kräfte, um bis zum Morgen die nasse Wäsche zu trocknen und ihnen reine Wäsche geben zu können, als Schmutz im Hause zu dulden.